Abschnitt 30 aus Der Rote Stern von Alexander Alexandrowitsch Bogdanow. Übersetzt von Herminia Isabella Maria Zurmühlen. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Leonids Manuskript. Vierter Teil. War es? War es nicht? Als sich die Gedanken mehr meiner Umgebung zuwandten, verlangte es mich zu wissen, ob Werner und den beiden anderen Genossen bekannt sei, was sich mit mir ereignet und was ich getan hatte. Ich fragte Werner, wer mich ins Krankenhaus gebracht habe. Er erwiderte, ich sei mit zwei ihm unbekannten jungen Leuten gekommen, die nichts Genaues über meine Krankheit zu berichten wussten. Sie erklärten mir, in der Hauptstadt begegnet zu sein. Sie bemerkten, dass ich krank sei, hatten mich bereits vor der Revolution gekannt und damals auch durch mich von Dr. Werner gehört. Deshalb wandten sie sich nun an ihn. Sie reisten noch am gleichen Tage ab. Bei Werner hatten sie den Eindruck anständiger junger Menschen erweckt, an deren Worten nicht zu zweifeln war. Er selbst hatte mich bereits seit etlichen Jahren aus dem Auge verloren und es war ihm nicht gelungen, über mich Nachricht zu erhalten. Ich wollte Werner über den von mir begangenen Mord berichten. Doch fiel mir dies furchtbar schwer. War doch die ganze Geschichte unsäglich kompliziert, mit unzähligen Umständen verknüpft, die sie einem leidenschaftslos beurteilenden Menschen äußerst seltsam erscheinen lassen musste. Ich erklärte Werner die Schwierigkeit und erhielt von ihm die unerwartete Antwort. Das Beste wäre es, sie würden mir jetzt überhaupt nichts erzählen. Derartiges ist ihrer Genesung nicht förderlich. Ich will natürlich nicht mit Ihnen streiten, doch vermag ich an Ihre ganze Geschichte nicht zu glauben. Sie sind an Melancholie erkrankt, und diese Krankheit veranlasst die ehrbarsten, anständigsten Menschen, sich allerlei nie begangener Verbrechen zu zeihen. Das Gedächtnis unterstützt die Fantasie und erzeugt trügerische, unwahre Erinnerungen. Sie werden mir dies erst dann glauben, wenn sie wiederhergestellt sind. Deshalb ist es auch besser, die Erzählung bis zu jenem Zeitpunkt hinauszuschieben. Hätte dieses Gespräch einige Monate früher stattgefunden, so hätte ich zweifellos aus Werners Worten ein großes Misstrauen und die Verachtung meiner Person herausgelesen. Jetzt jedoch, da meine Seele bereits nach Rast und Erholung suchte, fasste ich die ganze Sache anders auf. Es war mir angenehm, dass mein Verbrechen den Genossen nicht bekannt sei und dass die Tatsache angezweifelt werden könne. Ich begann von nun an immer seltener an meine Tat zu denken. Meine Genesung machte rasche Fortschritte. Nur bisweilen übermannte mich wieder die frühere Qual. Doch dauerten diese Anfälle niemals lange. Werner war offensichtlich mit mir zufrieden. Ich wurde auch nicht mehr so scharf beobachtet. Seiner Ansicht über meine Fantasien gedenkend bat ich ihn, mir einen typischen Fall meiner Krankheit zum Lesen zu geben, den er im Krankenhaus beobachtet und niedergeschrieben hatte. Zögernd und ungern erfüllte er meine Bitte. Er wählte aus den verschiedensten Krankheitsgeschichten eine und gab sie mir. In dieser Krankheitsgeschichte wurde der Fall eines Bauern erzählt, den die Not aus einem entlegenen Dörfchen in eine der größten Fabriken der Hauptstadt trieb. Das Leben der großen Stadt erschütterte offensichtlich sein seelisches Gleichgewicht. Den Worten seiner Frau zufolge war er lange Zeit völlig außer sich. Dann verging dies. Er lebte und arbeitete wie alle übrigen. Als in der Fabrik ein Streik ausbrach, stand er auf der Seite der Genossen. Der Streik war lange und hartnäckig. Der Bauer musste mit Frau und Kindern Hunger leiden. Plötzlich begann er sich zu grämen, machte sich Vorwürfe, weil er geheiratet und ein Kind gezeugt habe und überhaupt gottlos lebe. Dann begann er irre zu reden, wurde zuerst ins städtische Spital und von dort in das Krankenhaus seines Heimatkreises gebracht. Er behauptete steif und fest, dass er den Streik gebrochen und die Genossen verkauft habe, sowie jenen guten Ingenieur, der im Geheimen den Streik unterstützte und der von der Regierung aufgehängt wurde. Zufällig kannte ich genau die ganze Geschichte des Streiks. Ich arbeitete damals in der Hauptstadt, wusste genau, dass bei diesem Streik kein Verrat vorgekommen. Der gute Ingenieur nicht bloß nicht gehängt, sondern nicht einmal verhaftet worden war. Die Krankheit des Arbeiters endete mit seiner Genesung. Diese Geschichte verlieh meinen Gedanken eine neue Färbung. In mir wurde der Zweifel wach, ob ich tatsächlich den Mord begangen oder aber, wie Werner sagte, die Fantasie der Melancholie mein Gedächtnis beeinflusst habe. Zu jener Zeit waren meine Erinnerungen an das Leben auf dem Mars seltsam verworren und verblasst, zusammenhanglos und unvollständig. Und wenngleich das Bild des Verbrechens klar in meinem Gedächtnis haftete, so verlor es sich doch in den einfachen und scharfen Eindrücken der Gegenwart. Bisweilen schüttelte ich den kleinlichen, beruhigenden Zweifel ab, erkannte klar, dass alles tatsächlich so gewesen und dass es unmöglich sei, dies abzuleugnen. Dann aber kehrten Zweifel und Sophismen zurück, halfen mir, meine Gedanken von der Vergangenheit abzuwenden. Die Menschen glauben so gerne, was ihnen angenehm ist. Und wenngleich in der Tiefe meiner Seele die Erkenntnis lebte, dass diese Auffassung eine Lüge sei, so überließ ich mich ihr dennoch freudig, wie man sich einem Glückstraum überlässt. Heute glaube ich, dass meine Genesung ohne diese betrügerische Autosuggestion nicht so rasch und so völlig erfolgt wäre. Ende von Abschnitt 30.